Abschnitt 17 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Bundeslade, Teil 3. Schweigend, erstaunt hatten die beiden Priester das Spiel von Davids Augen, das Zucken seines Gesichtes betrachtet. Sie wagten den Sinnenden nicht zu stören, aber sie atmeten erleichtert, als er nun freundlich ihnen winkte. Der Zauber der Vergangenheit hatte ihn gefesselt. Nichts war in ihm als ein Gefühl der Scham, das ihm so ganz die Weihe seiner eigenen Jugend abhanden gekommen war. Denn in all dem Drang und Wirrwarr seiner Mannesjahre hatte er an die alten Märchen und das Schicksal der Bundeslade wahrhaftig völlig vergessen. Inzwischen aber waren sein Verstand und seine Zweifel gewachsen. Dieser ehrwürdige Schrein, den niemand je mit Augen gesehen hatte als die hohen Priester, die allen Grund hatten, seine Geheimnisse zu bewahren, mochte in Wahrheit wohl nur ein Kasten aus einfachem Holz sein, dürftig gefügt und mit ärmlichem Zierat. Oft hatte er derartige alte Truhen gefunden bei seinen Raubfahrten zu Nomadenvölkern, deren Rest die Wüste noch herbergte. Amulette und Hausgötzen und den armseligen Schmuck ihrer braunen, tierisch stumpfen Frauen bargen sie darin. Wären die Lade und der Gnadenstuhl wirklich so goldschwer gewesen, wie die Überlieferungen der Priester und das Raunen der Märchenerzähler vor den Toren der Städte und das Flüstern der alternden Haremsfrauen der Neugier der drängenden Kinderschar es ausmalten, so hätten die habsüchtigen Diener des Dagon zu Astod sie sicher nicht herausgelassen, als sie nach der Niederlage der Hebräer bei Aphek in die Hand der Philister fiel. Das war noch vor Davids Zeit, aber sein Vater hatte oft davon gesprochen, denn es war ein großer Schrecken und Wehklagen bei allem Volke gewesen. Aber vom späteren Los des Bundeszeichens war David nichts mehr bekannt. Abjatar und Zadok gaben ihm Auskunft. Die Priesterschaft hatte getreulich alles zusammengetragen, was an Gerücht und Erkundigung zu erlangen war, und es zurechtgelegt nach ihrem Interesse. David lauschte aufmerksam, freilich nicht ohne heimliche Anmerkungen in seinen spöttischen Gedanken. Wunder über Wunder hatte angeblich die Lade verrichtet, auch nach ihrer Erniedrigung zur Tempelbeute des Dagon. Der große Götze selbst hatte sich vor ihr beugen müssen. Zweimal fanden ihn seine Priester in den Staub geworfen vor seinem hohen Thron, ein anbetender Sklave vor dem verhüllten, stummen Gesandten des Herrn Zebaoth. Und beim zweiten Male war er nur noch ein Rumpf, die Hände waren ihm abgehauen. Alles Volk sah es, und die Dagons Diener drängten selbst ängstlich, dass man den unheimlichen Gast schnellstens aus dem Bezirk des Tempels entfernte. Um den Triumph über die Hebräer zu erhöhen, beschloss man darauf, das eroberte Weihgerät auszustellen in allen Städten der Philister. Das machte aber das Unheil noch größer, denn nun brachen Plagen aus, wo immer die Lade erschien. Die Beulenpest und ungeheure Mäuseschwärme verheerten das Land, und bald waren alle darin einig, dass man sich von diesem zauberischen Verhängnis möglichst befreien und es dahin schicken müsse, woher es gekommen. Mochte es dann die Hebräer besser behandeln oder lieber noch auch sie mit Beulen und Mäusen bestrafen. Man packte die Lade also sorglich auf einen Wagen, bespannte ihn mit zwei Kühen, legte ein Kästlein mit aus Gold gearbeiteten Beulen und Mäusen dazu als Sühnopfer und Abkehrzeichen und führte alles bis an die Grenze. Die Geleitmannschaft dankte Zebaoth und Dagon in einem Gebet, als die Kühe, sich selbst überlassen, sich nicht zurückwandten, sondern die Gemarkung überschritten und so heil und unheil wieder zurücktrugen ins Land der Hebräer. Sofort waren die Leviten der Gegend bei der Hand, erhoben großes Jubelgeschrei, ordneten tagelange Opfer an und stellten die Bundeslade hoch auf einen mächtigen Felsblock, dass alle weithin sie erblicken konnten. Sie blieb aber immer in ihrer Verhüllung, denn wer sie selbst zu schauen wagte, der war, wenn er nicht einer der Nachkommen Aarons war, des Todes. Und gegenüber all diesen Ereignissen, den Wundern im Land der Philister, den Plagen, der glücklichen Heimführung durch den göttlichen Willen, der den Kühen die rechten Wege wies, wofür sie übrigens als erstes Opfer geschlachtet wurden, gab es keinen Zweifel. Ein sichtbarer, jedes Bedenken ausschließender äußerer Beweis ist vorhanden. Der Felsblock, auf dem die Lade nach der Heimkehr Rast erhielt, ist immer noch da. Mitten in der Ebene Beim Dorfe Beth-Semes liegt er, und wer ihn sehen will, mag dorthin wandern. Die Lade steht allerdings nicht mehr darauf. So sehr die Leviten auch lärmten, den Beth-Semiten war nicht wohl zumute. Geopfert hatten sie, was man verlangte, aber nun wünschten sie, dass das Heiligtum möglichst bald weiter fortziehe. Sie waren einfache, schlichte Ackerbürger, besaßen nur kleine Hütten, unwürdig als Aufenthaltsort einer Reliquie. Auch wollte keiner sie gern bei sich beherbergen. Sie kratzten sich hinter den Ohren, zuckten die Schultern, rieben die verarbeiteten Hände und waren sehr verlegen und bekümmert. Was ihr Levit so eindringlich vorstellte, war alles sehr schön. Ganz Israel würde sich wallfahrend einfinden, wenn sie die Lade behielten. Geld und Opfertiere würden ihnen zuströmen, jeder seinen Vorteil finden mit Beherbergung von Pilgern, Arbeiten für den Gottesdienst, Verkauf von wundertätigen Schnitzereien, geweihtem Öl, Schaufäden. Klammer auf. Und er, der Dorflevit, würde aus einem armen Bettelpfaffen ein großer und reicher Priester werden, Klammer zu. Gewiss, gewiss, das alles lockte und reizte, aber auf der anderen Seite Beulen und Mäuse? Es blieb eine unheimliche Angelegenheit. Angst siegte über Habgier, und die Dorfversammlung beschloss, man sei einer so großen Gnade unwert. Also sandte man Boten nach der Waldstadt Kirjat Jearim, auch Baal Juda geheißen, in der eine angesehene Stadtpriesterschaft die Bürger leitete. Die Männer dort wagten es nicht, dem ehrenwerten Angebot sich zu entziehen, aber auch ihnen war recht bänglich zu Gemüte. Mit vielem Singen und Beten holten sie die Lade ab, opferten und fasteten, um sie nur ja nicht zu erzürnen. Aber sie in ihrer Stadt selbst zu bewahren, dazu brachten sie die Geistlichen doch nicht. Nicht ohne Schlauheit legten die Ältesten ihnen dar, dass nur erhabene Einsamkeit der Lade gebühre. Sie sei sicherlich von den vielen Irrfahrten sehr ermüdet und von den Wunderkämpfen mit Dagon sowie mit dem vielfachen Geplage stark überanstrengt. Nun noch der ungewohnte und ungesunde Aufenthalt im Freien auf dem harten Stein bei Beth-Semes. Man handle sicher am meisten in ihrem Sinne, wenn man ihr völlige Abgeschiedenheit und Gelegenheit zu ruhevoller Selbstbesinnung gewähre. Da treffe es sich nun ganz vorzüglich, dass außerhalb des Stadtweichbildes auf dem hohen Hügel das Haus des Abinadab stehe. Dorthin wolle man sie bringen. Den Leviten war dieser Ausgang nicht recht, aber sie drangen mit ihren Wünschen nicht durch. Zu groß war die abergläubische Angst vor dem der Stadt zugedachten Weihgeschenk. Und auch einige Leviten selbst waren nicht frei von Besorgnis. Es geschah also nach dem Willen der Bürger. Abinadab konnte dem einmütig gefassten Entschluss nicht widerstehen. Er war selbst Levit und sein Anwesen genoss den Schutz der Stadt. Man gewährte ihm auch reichliche Vergünstigungen für das Gastrecht, das man begehrte. Und damit wenigstens der Überlieferung genüge und der Schein eines Tempeldienstes aufrechterhalten werde, setzten die anderen Leviten Eleazar, den Sohn des Abinadab, zum Hohepriester ein, und wenn er auch nicht die Prunkkleidung besaß, die Aaron und seine Söhne getragen haben sollen, so machte er doch seine Sache gar nicht schlecht. Wenn zufällig ein paar Bauern auf dem Wege zur Stadt oder im Abenddunkel ein von Liebeskummer, körpergebresten oder heimlicher Sünde beschwerter männlicher oder weiblicher Mitbürger aus Kirjat Jearim in seines Vaters Haus Einlass begehrte, um zu beten und zu opfern, so trat Eleazar mit großer Würde auf, murmelte Unverständliches und führte den Bittsteller in die Nähe des großen, verhangenen Kastens. Von den Wanderfahrten war die blaue Decke ausgeblichen und zerschlissen, aber ihr Vorhandensein verstärkte den Eindruck des Geheimnisvollen. Jeder konnte darunter vermuten, was er wollte, empfand Schauer des Unsichtbaren, erleichterte sein Herz und, worauf Eleazar mit Fug und Recht sorgfältig hielt, auch seinen Beutel. Die Lade führte also ein beschauliches, geruhiges und einigermaßen würdiges Dasein. Die Welt ging inzwischen wieder einmal aus den Angeln. Das Priesterreich zerfiel. Die Monarchie ward eingesetzt, Saul wurde König, Saul siegte, Saul herrschte, Saul unterlag und starb. Krieg und Frieden wechselten über Juda und Israel, Erntesegen und Dürre folgten einander, ein Geschlecht ward mannbar und verging. Und während all dem, was die Gemüter so aufregte, nach ihrer Meinung noch niemals geschehen war und sich nie wieder ereignen würde, stand die Lade des Bundes mit dem Fußschemel Gottes unangefochten im Hause auf dem Hügel. Saul, dem man davon gesprochen hatte, schob das mit einer Handbewegung beiseite. Was kümmerten ihn der Priester Schnack und die Altweibergeschichten? Mochten Lade, Beulen und Mäuse bleiben, wo sie wollten. Er brauchte für sein Heer Männer und Speere und Bogen. Der Hilfe einer alten Kiste bedurfte er nicht. Die Geringschätzung des Königs wirkte ansteckend, und allmählich war für Juda und Israel die Bundeslade gänzlich verschollen. Nur das Gedächtnis der Priester blieb zäh und aufmerksam. In ihren Geheimberatungen spielte die Lade eine ziemliche Rolle, und jetzt hatte man beschlossen, sich ihrer zu bedienen. Der Wettbewerb war unerträglich schwer geworden. Niemand wollte mehr opfern und die Jahwe-Priesterschaft unterstützen. Die Kollegen von der Götzenschaft waren nur heimlich am Werke, machten aber sehr gute Geschäfte. Es ging ihnen beim Verkauf von Zaubermitteln, Hausfetischen und Gesundbeten viel besser als den Geweihten des ewigen und wahren Gottes. Man musste das Volk neu gewinnen. Und dazu war die Auffrischung der alten Legende und ein großes Schauspiel, zu dessen Mittelpunkt die Lade sehr gut dienen konnte, das gegebene Mittel. Unausgesprochen im Untergrund schlummerte der Gedanke und die Hoffnung, dass das Wiederaufleben der religiösen Gesinnung das Volk vielleicht zu den glücklichen Zuständen der Vergangenheit ganz zurückführen und einmal nach dem Sturz des Königtums der reine Priesterstaat wieder errichtet werden könnte. David las in der Seele seiner sehr verehrten Freunde. Er wusste wohl, was sie und die ihren bewegte, und er war nicht der Mann, um weicher Jugenderinnerungen halber sich in Gefahr zu begeben. Aber ihm erschien der Gedanke einer feierlichen Heimholung der Lade dennoch gut. Ein Wiedererstehen des Reiches der Kleriker fürchtete er nicht. Ihre Herrschaft war gar zu schamlos gewesen, und für den schlimmsten Fall hatte Saul gelehrt, dass das Fleisch und Bein von Priestern scharfen Waffen ebenso wenig widersteht wie das profaner Menschen. Die Neuerrichtung einer Stätte für die Lade aber gab der Fantasie des Volkes Ablenkung und Beschäftigung für lange Zeit. Kriege standen nicht in Aussicht, also musste man auf anderes sinnen, damit das Volk nicht auf Dummheiten verfiel. In Davids regem Geist entstanden sofort weit umfassende Pläne. Neue Ämter und Würden konnten geschaffen, Auszeichnungen verteilt, Gehälter festgesetzt werden. Unter dem Vorwand notwendiger Tempelwachen ließen sich die Leibgarde der fremden Söldner, der Kreti und Pleti, unauffällig vermehren und zu einem stehenden Heer ausbauen. So wuchs die Anhängerschaft, die mit dem Gedeih und Verderb des Königs ihr eigenes verband. Allmählich würden sich bevorrechtigte Geschlechter bilden, ein Amts- und Schwertadel, feste Stützen für Thron und Altar. Und auch die Handwerker, denen der Tempeldienst Beschäftigung und Gewinn bot, ergaben eine staatserhaltende Partei. Vor allem aber konnte sich daraus, dass man für die Bedürfnisse der Wallfahrer allerlei Waren bereitstellte, der Handel entwickeln. Einzelnen Nachbarvölkern, besonders den Seefahrenden, brachte er großen Nutzen. Die Hebräer aber hatten sich bis jetzt ihrer natürlichen Anlage und Bestimmung als Viehzüchter, Ackerbauer und Krieger gemäß dafür ungeeignet erwiesen. Die Kaufleute waren durchweg Ausländer. Er selbst, der König, musste Mittelpunkt alles Geschehens sein und bleiben. Einen Tempel wollte er errichten über der Bundeslade, gewaltig, ragend in alle Lande, ein Denkmal seiner eigenen Macht und Größe. Einen Dom, der seinen Namen durch die Zeiten trug, in mächtiger Bauart, aus edelstem Material. Die Grabpyramiden der Ägypter, zu denen die Vorväter die Ziegel hatten streichen müssen, sollte er in den Schatten stellen. Dafür konnte im Namen Gottes das Volk zu Fronarbeit herangezogen und gewöhnt werden. Nach dem Tempel würde er dann ein noch größeres, noch schöneres, noch kostbareres Bauwerk entstehen lassen, den eigenen Palast. Und wenn er selbst dies alles nicht mehr fertigen könnte, so wollte er seinem Nachfolger die Aufgabe vererben. Könige müssen bauen oder Krieg führen. Des Volkes Müßiggang ist aller Empörung Anfang. Und wie bequem und in höherem Dienste zu Gottes Wohlgefälligkeit ließen sich die königlichen Schatzkammern füllen. Jedermann würde freiwillig spenden für das von Gott selbst gewünschte Werk, das für die Allgemeinheit Glück und Segen bedeutete. Die Gebefreudigkeit stets neu anzufachen, war die Sache der Staatsbeamten und Priester. Sie fanden ja auch ihre eigene Rechnung dabei. Der Entschluss Davids stand fest, und in einer neu sich erhebenden lyrischen Anwandlung beabsichtigte er gleichzeitig, den alten Traum der Kindheit zu verwirklichen. In aller Stille sollten vereidete Priester und Künstler eine neue Bundeslade fertigen, so gestaltet, wie die Überlieferung der Märchen sie schilderte. Das war ein gottgefälliger Umtausch, die Priester würden das schon orakeln. Und wenn jemand von den notwendigen Arbeitern nicht verschwiegen war, so gab es ja rasche Mittel genug, ihn gänzlich und zuverlässig auf immer zu verstummen. Der König erhob sich. »Der Wille des Herrn Zebaoth ist mir oberstes Gesetz. Was er euch, ehrwürdige Väter, verkündete, soll ausgeführt werden. Rüstet euch zur Abholung der heiligen Lade. Wohin gedachtet ihr, sie zu überführen?« »Nach Silo, o König, wo die Stämme einst die Stiftshütte errichtet hatten und die hohen Priester ihres Dienstes walteten. In Trümmern liegt die heilige Stätte, aber schnell kann sie wieder erstehen, wenn du es befiehlst. Also ist der Wunsch des Herrn.« »Hierin müsst ihr ihn missverstanden haben, Zadok und Abjatar. Besinnet euch genau. Ihr habt euch wohl verhört. Eine Stimme in mir deutet mir dies untrüglich. Nicht nach Silo, nach Zion wird der Herr gesagt haben, denn hier allein auf der Burg des Königs, auf dem Berge seiner Hauptstadt, ist der würdige Platz für das Zeichen des Bundes. Hier allein kann der Bau des Tempels, den ich errichten will, in Größe und Pracht sich vollenden.« Abjatar sah den Zadok an, Zadok den Abjatar. Sie verstanden sich und verstanden den König. Er hatte die geheimen Absichten der Priestergemeinde durchschaut. Es musste ihm alles daran liegen, seine eigene Stellung zu stärken. Dass in dem fernen Silo eine priesterliche Nebenregierung entstand, die leicht die Quelle von Intrigen gegen ihn selbst werden konnte, war ihm nicht genehm. Immerhin war es besser, mit David gemeinsam in Jerusalem den Jahwe-Dienst zu festigen, als die Lade ganz im Dunkel versinken zu lassen. Auch bestand stets die Gefahr, dass er seine Gunst einem anderen Bale zuwendete und von Jahwe, dem obersten Bal der Welt, abfiel. Was aber würde dann aus seiner Priesterschaft? Alle Hofleute und das gemeine Volk würden sich dem Beispiel des Königs anschließen. Die Religion des Herrschers ist auch der Glaube seiner Untertanen. Tröstlich war die geschickte Andeutung von dem großen Tempel. Die klugen Priester erfassten sofort, was für Vorteile und Nutzen sie selbst davon haben konnten. Und mit honigsüßem Lächeln, ohne den Grimm über die halbe Vereitlung ihrer Absichten irgend zu verraten, beeilten sie sich, David zu zeigen, dass sie einander wert und würdig waren. »Die innere Stimme des Königs hat nicht getrogen. Was wir kündeten, war nur eine Prüfung des Herrn, die er uns anbefahl, vorzunehmen an dir, seinem Gesalbten. Also lautete sein volles Geheiß. Geht hin und redet zu David, meinem frommen und auserwählten Diener, und schlagt ihm vor, die Lade des Bundes wieder nach Silo zu bringen, von wo sie ausging in der Väterzeiten. So aber David fest im Glauben an mich ist und eingedenk all des Großen, was ich für ihn getan, so wird er antworten: Nicht also. Ich bin des Herrn und der Herr ist meiner. Und da er mich erhöht hat über Juda und Israel und mir die Davidsstadt Jerusalem anwies zum königlichen Sitz, so muß auch sein Heiligtum an dem Ort sein, den er ausgezeichnet hat vor allen anderen. Und auf dem erhabensten Punkte soll der Tempel des Herrn sich erheben, in Glanz und Herrlichkeit, eine köstliche Gottesfrucht. Ihr süßer Kern aber ist die Lade des Bundes. Klammer auf, denn das mit dem Tempel musste man wenigstens sichern. Nun war es nicht nur ein hingeworfenes Wort Davids, sondern eine feste Abmachung. Klammer zu. Und Zadok fügte sogleich den Worten Abjatars hinzu: Heil dir, König, dass du auch diese Prüfung so herrlich bestanden. Der Herr behüte dich und beschütze dich, er lasse sein Antlitz leuchten über dir und segne dich in seinem heiligen Namen, Zebaoth. Alle drei neigten sich gegen Osten und sprachen: Darauf saget Amen, Amen. Und sie waren wieder einmal vollständig einig. Es war Davids Art, was er einmal für gut befunden, auch ohne Zögern und ohne zaghafte Schwäche durchzuführen. Er hob die Hand zum Zeichen feierlichen Gelöbnisses und sprach: »Ich will nicht rasten und mich nicht unnütz in meinem Harem verweilen, mich nicht dem beruhigenden Schlaf hingeben und meine Augenlider schlummern lassen, bis dieses Werk begonnen und die Stätte für den Herrn zur Wohnung seiner Größe bereitet wird. Wir wollen eilends hinziehen und anbeten vor dem Gnadenstuhl, dem Fußschemel des göttlichen Thrones, und aus der Verbannung im Waldgebirge wollen wir das Heiligtum herbeiführen und sprechen. Herr, mach dich auf zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht.« Beifällig nickten die Priester. Ihre Aufgabe war es nun, dies königliche Wort alsbald unter dem Volke zu verbreiten. Es zeigte, welches Gewicht der Herrscher der Angelegenheit beimaß, und alle Wohlgesinnten würden sich sofort dienstbereit und opferfreudig zeigen. Davids oberster Rat, dem er das Geschehene und seine späteren Absichten vorlegte, stimmte in allem zu. Sendlinge wurden durch ganz Juda und Israel geschickt, und der Zug, der schon kurze Zeit darauf sich ansammelte, war überwältigend. Besonders in der Jugend fand die Idee begeisterte Zustimmung. Die Väter waren noch in Gedanken der Kleinstaaterei und der Stammessonderheiten befangen. Alter Groll aus den früheren Bruderkämpfen wirkte nach. Die aus Israel waren zudem mit der offenkundigen Vorzugsstellung von Juda, auch mit der Erwählung des Juda nahegelegenen Jerusalem zur Hauptstadt, nicht recht zufrieden. Die Reste der Kanaaniter, die eingesprengt unter den Hebräern wohnten und sich noch nicht völlig assimiliert hatten, hielten sich gleichfalls abseits. Ein einhelliges Reich der eingewanderten Eroberer drohte ihre völkische Eigenart, ihre besonderen Sitten, Gebräuche, Spracheigentümlichkeiten und religiöse Überlieferung schnell aufzusaugen. Die Jugend aber war bedingungslos und begeistert großisraelitisch. Deshalb hingen sie glühend an dem Einiger des Vaterlandes David, und ihrer unitarischen Einstellung war der Zug zur Heimholung der Bundeslade hochwillkommen. Die religiöse Seite interessierte sie wenig, aber es galt dem alten nationalen Symbol. Aus der verborgenen Einsamkeit auf dem Hügel im Waldgebirge, um den die Raben kreisten, sollte es strahlend hervorgehen. Aus der Demütigung, in die der Sieg des Erbfeindes, die Zersplitterung der Stämme, die politische und geistige Zerrissenheit es verband, würde es in triumphierender Kraft erstehen, in die neue Hauptstadt gelangen und so die Einigung aller Stämme bekräftigen und weihen. Die bange, früher unterdrückte und verfemte Frage: »Was ist des Hebräers Vaterland?« hatte endlich ihre Antwort gefunden. Das ganze Kanaan soll es sein, das ganze Juda Israel ist es geworden. Abinadab, in dessen Hause die Lade nun ein Menschenalter weilte, schritt, von der Ehre benachrichtigt, mit seinen Söhnen Usa und Ahio, dem Könige und seinem Zuge entgegen zu feierlicher Begrüßung. Nur sein ältester Sohn Eleazar hielt sich fern und war nirgends zu sehen. Er war mit der Fortführung der Lade gar nicht einverstanden. Aber solche kleine, egoistische Sonderinteressen konnten nicht berücksichtigt werden, wo doch das allgemeine Wohl und die völlige Uneigennützigkeit aller anderen Beteiligten, besonders seiner priesterlichen Kollegen, in Betracht kamen. Als eine besondere Auszeichnung für das Geschlecht Abinadabs, der selbst zu alt war, um die Reise nach Jerusalem mitzumachen, wurde der Transport der Lade seinen beiden Söhnen übertragen. Sie wussten ja auch am besten Bescheid, wie man sie zu heben und zu tragen hatte. Denn sie waren neben ihr aufgewachsen und das etwas Ungefüge und Schwere, immer noch in die blaue Decke gehüllte Stück, war ihnen ein vertrautes Hausgerät, dem sie ohne Scheu sich näherten. Das übrige Volk aber war, trotz aller Begeisterung, von einer gewissen Bängnis nicht frei und hielt sich in ehrfürchtiger, aber auch vorsichtiger Entfernung. Ganz zu trauen war dem unheimlichen Dinge nicht. Auf der Herfahrt waren die alten Legenden lebendig geworden, weitergegeben von Mund zu Mund, und auch den Tapfersten war etwas beklommen. Besonders das Kästchen mit den Beulen und Mäusen, das mit aufgeladen wurde, gab zu denken. Aber alles verlief friedlich. Unter großem Getöse der sich ganz verzückt gebärdenden Priester und Leviten wurde die Lade herausgetragen und auf einen bereitstehenden neuen Wagen gehoben. Usa und Ahio besorgten dies ohne viel Aufenthalt, dann schritt Ahio voran, um die Zugtiere vorn zu leiten. Usa trieb sie von hinten an und passte auf, dass auf den holprigen Karrenwegen alles gut vonstatten ging. Man atmete erleichtert auf, als der Wagen sich in Bewegung setzte, und schnell ordnete sich der Gesamtzug in der vorbereiteten Weise. David selbst mit den Priestern und den Vornehmsten seines Hofes nahm die Spitze. Fahnen wurden über ihnen geschwenkt, schwarz-weiß-rot, die alten Farben des Stammes Levi. Ihnen schlossen sich die Spielleute an, die fortan in Jerusalem als ständige Tempel- und Palastkapelle tätig sein sollten. Ihr Dirigent war Shenania, der Finder neuer Sangesweisen, ein verständiger Mann, der nicht nur die Sänger heranzog und unterwies, sondern im stillen Gemach auch die Texte und Weisen ersann oder herrichtete, die dann als eigene Kunstwerke des Königs das Ohr seiner Zuhörer erbauten und seinen Dichterruhm in alle Lande verbreiteten. Das Orchester war aus einem Sextett hervorragender Künstler auf der achtseitigen kurzen Harfe mit Begleitinstrumenten wie Zimbalo, Psalter und Saitenspielen mit Böden aus auserlesenem und besonders hergerichtetem Tannenholz zusammengestellt. Posaunen und große Pauken vervollständigten es. Eine rauschende, verherrlichende und die Sinne aufregende Sinfonie hatte Shenania für diese Gelegenheit komponiert und alle Hörer standen im Banne der wahrhaft göttlichen Musik. Aber die feierlichste Stimmung und den tiefsten Eindruck erweckte es doch, wenn in Abständen eine einzelne Stimme sich vernehmen ließ, vom Orchester nur in zartem Piano umschmeichelt und im Kehrreim unterstützt vom Chor. David selbst, sein Instrument im Arme haltend und greifend, der königliche Sänger und Virtuose, ließ sich vernehmen zu Ehren des Herrn Zebaoth, und alles Volk lauschte beseligt und hochbeglückt und flüsterte beifällig: »Welch ein König! Siehe da, David schlägt die Harfe!« So wand sich der Heerwurm langgestreckt bei Tage über das Land. Des Abends aber erglühten die Lagerfeuer, reichlich erfreuten Speise und Trank die Gemüter, und laut und prahlend wurden alte Heldenmären kund, oder lärmende Fröhlichkeit, Spiel und Gesang erfrischten die Sinne und erregten, auch ohne dass Frauen dabei waren, den jugendlich schäumenden Übermut. Bis die Wachen Ruhe und Frieden geboten, die Stimmen verklangen und nur das Flimmern der hellen Sternennacht beweglich blieb über dem schlummernden Volke. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Alice Stein.